نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Wir machen weiter باذن تعالى mit der Erklärung von Riyad Salihin, der Unterricht des Arabisch und Deutsch. Der Unterricht des Arabisch und Deutsch. Und wir sind bei Kapitel 57. Und wir machen heute diesen Kapitel zu Ende, باذن تعالى. Die sind 1, 2, 3, 4, 5 Hadithe, inshallah. Wir machen das heute zu Ende. Und zwar, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد به الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تكلمنا المرة الماضية حول حديث ابن عمر رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة وكذلك حديث ابن عمر لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أي المعنى أن الإنسان إذا سأل الناس وليس بحاجة فهذا من كبائر الإثم وكبائر الذنوب إذن التسول يا أخوة لأن الإنسان يتسول من أجل أن يغنى هذا من كبائر الذنوب فلا يجوز الإنسان يسأل الناس إلا إذا كان عنده حاجة وسيأتي معنا فالذي يسأل الناس تكثرا يعني ليغنى صار عنده أكثر وهو لا يحتاج فهذا إنما يسأل جمرة يعني كل ما يسأل الناس كأنه يأخذ جمر الجمر وإذا سأل قليلا جمرا قليلا وإذا سأل كثيرا فجمرا كثيرا فالإنسان يبتعد عن هذا أما المسألة كد يكد به الرجل وجهه أي أن الإنسان بارك الله فيكم إذا سأل فإنما هو يذل نفسه للناس ذل نفسه للناس ويتعب نفسه ويتعب وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانه يعني إذا كان في أمير للمسلمين أو كان في سلطان للمسلمين وإنسان احتاج فيستطيع أن يسأله فإذا في عندنا دولة مسلمة واحتاج المسلم فيسأل الدولة فهذا ما في شيء هذا ما في شيء إذا احتاج ليس تكثرا أو في أمر لا بد منه أو في أمر هو محتاج إليه مثلا إنسان مسلم عنده يريد أن يعمل عملية وما عنده فلوس فيستطيع أن يسأل السلطان أو يسأل الأمير أو يسأل الدولة المسلمة أو السلطان عموما فلا بأس أن يسأله في هذه المسألة وانتبهوا يا أخوة لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم يعني خلاص يفقد الحياة ويفقد كأن وجهه سيحرق وجهه بالنار والعياذ بالله سيحرق وجهه بالنار يوم القيامة لأنه سأل الناس ولذلك هذا بيان لأن المسألة من غير بد المسألة بغير بد فإنها والعياذ بالله هذه تجعل الإنسان يخدج وجهه ولا يبقى إلا عظماء يوم القيامة فنسأل الله العافية والسلامة أبو هريرة رضوان الله عليه بليفت حديث 532 بارج Dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer die Leute wegen Anhäufung von Reichtum anbettelt, der bittet in Wirklichkeit um die Hölle. Es liegt also an ihm, diese anzuhäufen oder zu verringern. Natürlich, der meinte, der bittet um in Wirklichkeit um Glut, um Feuer. Wal-iyadu billah. Und das ist bei Muslim. Und Samura ibn Jundub überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Betteln ist schädigend, als ob man sich das eigene Gesicht zerkratzt. Außer, wenn man einen Herrscher fragt nach etwas, das einem zusteht, oder nach etwas, was man unbedingt benötigt. Al-Hadith ist bei At-Tirmidhi. Al-Hadith ist bei At-Tirmidhi. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wir haben voriges Mal zwei Hadithe von Ibn Umar erzählt, und zwar die höhere, die obere Hand ist besser als die untere. Und die obere Hand ist die Hand, die gibt. Und die untere ist die bettelt. Und wir haben die andere Überlieferung von Ibn Umar, das war Bukhari Muslim, und die andere auch von Ibn Umar bei Bukhari Muslim, dass die Person, die bettelt und bettelt, und diese Person kommt am letzten Tag und der hat auf sein Gesicht kein Fleisch mehr. Das wird kein Schämen und der wird bestraft. Aus diesen vier Hadithen kann man mit ruhigem Gewissen sagen, betteln, wenn man das nicht braucht und nicht benötigt, wenn man nur reicher werden will, und deshalb bettelt man, diese Handlung führt in die Hölle und diese Handlung ist eine der größten Sünden. Betteln, ohne dass man das benötigt, ohne dass man braucht, führt in die Hölle und Erde. Und hier die Überlieferung von Abi Huraira, der Prophet sagte, eine Person kommt und er bettelt und er verlangt von den Leuten ihr Vermögen und dies, was er bettelt hier, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, manche betteln viel und manche betteln weniger. Egal ob viel oder wenig, wer bettelt und nicht benötigt und nicht braucht, diese Person bettelt um Glut. Das wird anstatt. Der bekommt Geld von den Leuten. Am letzten Tag wird das Feuer sein, wal-iyadu billah. Feuer. Wenn er wenig gebettelt hat, dann weniger Feuer. Wenn er mehr, dann mehr Feuer. Und die andere Überlieferung von Samura ibn Jundub, dass man bettelt, das ist, als ob man, wal-iyadu billah, sein Gesicht zerkratzt vor den Leuten. Weil wenn du bettelst bei den Leuten, dann verlierst du dein Schamgefühl, wal-iyadu billah. Und du musst sozusagen in diesem Zusammenhang, du hast alles, du hast deine Ehre verloren. Das ist eine Art Erniedrigung. Einmal kommt man am letzten Tag ohne Fleisch im Gesicht und einmal mit zerkratztem Gesicht. Und einmal, da bekommt man anstatt dieses, was man gebettelt hat im Leben, Glut in der Hölle am letzten Tag. Und deshalb sagt der Professor so, außer, dass man einen Herrscher fragt. Zum Beispiel, das steht dir etwas zu. Dann kannst du sagen, das ist mein Recht, ich will das. Und du bist in Not, dann kannst du zum Herrscher gehen und dann kannst du zum Staat gehen und du kannst vom Staat verlangen, es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Deshalb im Islamischen, nach islamischen Regeln, Wenn wir Haus des Geldes haben und zum Beispiel du hast Schulden und wirklich du kannst das nicht zahlen, dann gehst du zum Haus des Geldes, die werden deine Schulden begleichen. Du kannst nicht heiraten, du benötigst Geld, du wirst Geld von ihnen bekommen, dann du heiratest. Du hast kein Haus und du brauchst, dann wirst du von ihnen bekommen. So ist das im Islam. Das ist kein Kommunismus, sondern im Islam ist die Sache so, weil normalerweise im Islam man versucht, dass die Leute alle gut leben. Aber es gibt Arm und es gibt Reich. Wir können nicht sagen, alle gleich. Weil diese Sache von Rizq ist bei Allah subhanahu wa ta'ala aufpassen. Deshalb ist es kein Problem, zum Beispiel auch hier in Deutschland, wenn man in Not ist, dann ist es kein Problem, dass man vom Staat verlangt. Aber wenn man in Not ist, wenn man das braucht, nicht, dass man reicher wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن سبحان الله أي أخوة الذي عنده حاجة وفاقة وتعلق بالناس فإن هذه الفاقة لم تسد أما الذي يتوكل على رب العالمين ويتعلق بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يرزقه عاجلا أم آجلا ولكن يحتاج إلى صبر وهذا اللي ما عندنا زيه نريد كل شيء مباشرة إنما الإنسان يجب عليه أن يصبر على هذا بارك الله فيكم جزاك الله خير أنا زي شو إني بليفرهم von Ibn Mas'ud Allah alayhi überliefert und die Überlieferung ist bei Abu Dawud und Tirmidhi. Schön, Barakallahu fikum. Es war, Ibn Mas'ud sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von Armut betroffen ist und versucht, diese auf Kosten der anderen zu verringern, wird niemals davon loskommen. Und wer sich bei ihrer Bekämpfung vom Armut auf Allah verlässt, dem wird Allah Versorgung gewähren, früher oder später. Abu Dawud Tirmidhi sagte, Hasan. Subhanallah. Das heißt, du hast zum Beispiel Not und du willst dich bereichern auf Kosten von anderen, dann wirst du nicht reicher werden, du wirst arm bleiben. Und du wirst in Not bleiben. Aber wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust und das bedeutet, du nimmst den richtigen Weg und du bettelst nicht bei den Leuten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Versorgung und Rizq geben, früher oder später. Aber du brauchst nur ein bisschen Geduld und Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, was uns fehlt. Das ist genau, was uns fehlt. Heute, wir vertrauen auf Leute. Und deshalb, das tut weh, Wallah al-Azim, wenn wir heute sehen, wie wir auf die Leute vertrauen und wir vergessen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa an Thawban radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح بارك الله فيكم der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte ثوبان erzählte der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte wer mir versichert dass er niemals jemanden anbetteln wird, dem versichere ich das Paradies. Er sagte daraufhin, Thauban, ich gelobe es. Dabei blieb er und er bat bis zu seinem Tod niemals irgendjemanden um etwas. Das bedeutet, immer auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen ist das Beste. Wir haben auch Hakim ibn Hizam, die Überlieferung von Hakim ibn Hizam erzählt, dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bei Allah, ich werde von niemandem was verlangen nach dir. Abu Bakr wollte ihm sein Vermögen, also seinen Anteil geben, er wollte nicht. Umar wollte das, der wollte nicht. Deshalb der Muslim und die Sahaba, die waren so vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala, wenn jemand auf Pferd sitzt und sein Peitsche fällt, der sagt niemandem, gib mir. Sie waren so im Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عش أو قواما من عش أو قال سدادا أو سدادا من عش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. الحمالة أي أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بالفتح والكسر هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال، والسداد نفس الشيء ما يسد حاجة المؤوز، والفاقة الفقر، والحجة العقل. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. المسألة لا تحل إلا للثلاثة هذه. من هم؟ رجل تحمل شيء، مثلا إنسان كان معه مشكل مع الآخر فقال أنا أتحمل عنه وخلص، فيلتزم بالمال يعني يكفل، بعدين ما يستطيع يسد، فهذا يجوز له أن يطلب من السلطان أو يطلب من الناس كما فعل قبيصة ابن المخارق وطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثاني هو الرجل الذي صار شيء في مال مثل غرق حرق، مثلا صار عنده سفينة فيها أموال فغرقت، صار عنده أرض فاحترق الزرع، صار عنده أموال هذه الأموال سرقت ضاعت، ما يستطيع فلا بأس أن يسأل الناس. ورجل ولكن يسأل حتى يستطيع أن يعيش وليس ليغنى. والآخر هو الذي أصابته فاقة، فاقة يعني فقر، صار عنده فقر، غني إنسان غني فقر ما عنده، فيأتوا ثلاثة من ذوي العقول يعني من أهل النهى من أهل الفضل ويشهدوا أنه هذا يحتاج فهنا يعطى، أما الباقي فهو سحت. السحت هو الحرام، السحت هو الحرام فيأكله صاحبه حراما، نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أبو بشر قبيصة ابن المخارق. Erzählte, eins musste ich für die Zahlung vom Blutgeld bürgen, um in dieser Verpflichtung etwas Hilfe zu erlangen. Ging ich zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu mir, warte, bis etwas von Spende zu uns kommt, dann werde ich dir etwas geben. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, weiter, O Qabisa, gewiss ist das Betteln nur für drei Menschen rechtmäßig. Für denjenigen, der für einen anderen bürgt, für denjenigen, der für einen anderen bürgt, ist das Betteln erlaubt, bis er seine Bürgschaft erfüllt hat. Dann soll er damit aufhören. Für jemanden, dessen Lebensgrundlage durch ein Unglück vernichtet wurde, er darf um Hilfe bitten, bis er ein Auskommen gefunden hat. Für einen Menschen, der an Armut leidet, wenn rechtsverständige Menschen aus seinem Volk bezeugen, dass er von Armut betroffen ist, ihm ist das Betteln gestattet, bis er ein Auskommen gefunden hat. Außer diesen ist das Betteln nicht statthaft, und wer es dennoch tut, ist nur, was nicht statthaft ist, eigentlich, das ist nicht so, der ist haram. Das ist verboten, was er macht. Und er nimmt alles, was verboten ist. Alles, was er nimmt und was er isst, ist verboten. Das Hadith ist bei Muslimen. Das wird in unserer Religion betteln, ist verboten. Außer in bestimmten Fällen. Wenn man in Not ist, wenn man unbedingt braucht. Aber da macht man nicht, damit man reicher wird, sondern damit man ein Auskommen im Leben hat. Und diese drei Fälle, was bedeutet das? Zum Beispiel, zwei Brüder haben ein Problem, ich bürge für einen. Ja, ich bürge für ihn. Damit wir das Problem schlichten. Und mir passiert etwas, ich kann nicht mehr und er kann nicht mehr. Dann darf ich als Bürgschaft, ich darf von den Leuten verlangen, damit ich das sozusagen begleichen kann. Zweite Person, eine Person zum Beispiel angenommen, hat Lager, Lagerhalle und er hat sein Vermögen alles drin, Waren und Sachen, die er verkauft und es brennt. Oder passiert Überschwemmung. Passiert etwas, sein Vermögen ist weg. Was soll er machen? Der will auskommen. Der kann auch nicht verhungern. Natürlich, wenn er auf Allah vertraut, ist besser, der arbeitet, der versucht. Und der, aber wenn er nicht schafft, dann kann er von dem Herrscher etwas verlangen oder von den Leuten. Und der dritte ist eine Person, die normalerweise nicht arm ist. Aber passiert ihm etwas und er wird arm. Was soll er machen? Der kann verlangen. Aber nicht so einfach, sondern drei Leute, die Verstand haben, die Weisheit haben, drei angesehene Leute, das wird Vertrauenswürdige, die sagen, ja, diese Person natürlich braucht Auskommen oder kann man ihm geben. Alles andere, wenn man von den Leuten bettelt, ihr Vermögen, dann ist das Sucht, das wird das Haram. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني المسكين ليس هو بارك الله فيكم الذي يذهب إلى الناس هذا الفقير أما المسكين ما عنده يعني هو يعمل وكذا ولكن من باب عزة نفسه لا يسأل الناس ولا يذهب يقول أعطوني تمرة وتمرتان ولا يقوم فيسأل الناس هذا هو المسكين يعني يحاول ويعمل ولكن ما يكفيه فذلك المسكين ليس مثل الفقير، الفقير ما عنده شيء، حتى ما عنده قوت يومه. أما المسكين فعنده شيء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, und diese Überlieferung haben wir, der sagt hier 264, mal sehen. Und zwar, ist sie überliefert von Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Derjenige ist kein Bedürftiger, der um ein oder zwei Datteln oder ein, zwei Bissen bittet, sondern der Bedürftige, der wahre Bedürftige, ja doch ist derjenige, der nichts hat und es wurde ihm Sadaqa gegeben, aber er geht nicht die Leute darum zu bitten. Das wird Barakallahu fikum, sagt Allah Herr mit anderen Wörtern. Es gibt bei uns Bedürftige und es gibt Arme. Der Arme ist derjenige, der nichts findet. Auch der findet vielleicht nichts zum Essen. Der Bedürftige, der findet was zum Essen. Aber es ist ihm nicht genug. Und weil diese Person auf Allah vertraut, der steht nicht auf und sagt, Leute, gib mir, oder der bettelt von den Leuten. Nein, der macht das nicht. Und der nicht klopft auf die Leute, gib mir ein bisschen oder ein Dattel oder zwei Dattel. Der macht das nicht. Sondern der versucht, was zu machen, aber die Leute merken nicht, dass er arm ist, dass er bedürftig ist. Und deshalb, sie spenden nicht für ihn, weil er auch die Leute nicht fragt nach ihrem Vermögen. Das ist der wahre Bedürftige. Und solche Leute, wenn du solche Leute kennst, dann sollst du unterstützen. weil diese Leute die Richtigen sind, die brauchen, aber die schämen sich, dass sie den Leuten sagen, gibt uns. Und das ist Barakallahu Fikum sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Barakallahu Fikum wa Jazakumullah Khairan. Und die letzte Überlieferung für heute, inshallah. باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه أي بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أتاه مال يأخذه فأما أن يأخذه لنفسه أو أن يتصدق به ولكن ما يرد المال لا ترد طبعا إذا رديته مو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر لا يجوز أو حرام عليه إنما قال له يا عمر خذه إذا جاء أحد أعطاك هدية خذها طبعا على حسب ولكن إذا بتعرف هذا أحد يعطيك هدية وبعدين عايمزكك 10 سنين عطيتك وعطيتك لا تأخذ نسأل الله العافية والسلامة نشوف في شيء يا لطيف فضحنا إذا خذه فتموله إن شئت أكلت منه وإن شئت تصدق به فذلك الإنسان ما يرد ولا يسأل بارك الله فيكم جزاك الله خيرا سالم انشوليم كابتل 58 etwas anzunehmen, was man nicht erbittelt oder erwartet hat. Salim bin Abdullah ibn Umar erzählte von seinem Vater Abdullah ibn Umar, dass dieser von seinem Vater Umar ibn al-Khattab folgendes berichtet bekam. Wenn der Gesandte Allah s.a.w. mir etwas schenkte, pflegte ich zu sagen, gib es lieber jemandem, der es nötiger hat als ich. Das sollte man nicht schenkte sagen. Lieber, dass er mir etwas vom Vermögen gegeben hat. Pflegte ich zu sagen, gib es lieber jemandem, der es nötiger hat als ich. Dann pflegte er zu erwidern, nimm es, wenn es auf diese Weise zu dir gelangt, ohne dass du darum gebeten hast, dann nimm es an. Du kannst es benutzen oder als du kannst es spenden. Strebe nicht auf anderen Wege. Salim sagte, dass sein Vater Abdullah ibn Umar niemanden um etwas bat und nichts zurückwies, was ihm gegeben wurde. Das ist bei Bukhari Muslim. Aufpassen. In diesem Zusammenhang. Jemand kommt zu dir und sagt, hier, nimm Geschenk oder etwas, nimm das. Du sollst nicht sagen, nein, ich nehme das nicht. Nimm das. Und du kannst dann weiter spenden.